Straßen, schieß sie alle tot, schieß sie alle, alle tot. Den Selbstlader dort, Kaliber 12. Ist ein italienisches, mit der Hanselspann, vollautomatisch. Das 45er Longslide mit Laservisier. Das ist brandneu, wir haben es gerade reingekriegt. Ein sehr gutes Gewehr. Man berührt nur den Abzugshahn, dann leuchtet der Leitstrahl auf. Und dann bringt man den roten Punkt dorthin, wo die Kugel hin soll. Man kann nicht durchgehen. Sonst noch was? Das Uzi 9mm. Sie kennen sich mit Waffen gut aus, hm? Jede von denen ist ideal zur Selbstverteidigung. Also, welche möchten Sie denn? Alle. Schanzen. Unheilvolle Allianzen. Lass sie tanzen, lass sie tanzen. Du bist kein Teil vom Ganzen. Pack, pack, pack die Wumme. Pack die Wumme in den Ranzen. Du bist kein Teil vom Ganzen. Pack, pack, pack die Wumme. Pack die Wumme in den Ranzen. Du bist kein Teil vom Ganzen. Pack, pack, pack die Wumme. Pack die Wumme in den Ranzen. Du bist kein Teil. Kein Teil vom Ganzen. Pack, pack, pack die Wumme. Pack die Wumme in den Ranzen. Pack die Wumme in den Ranzen. Pack die Wumme in den Ranzen.